Ich bin für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Brücken bauen ist mir lieber als Hektik und Streit. Ich will leben nach dem Vorbild des Propheten Mohammed. Möge Allah ihm Segen und Frieden geben. Bin für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Brücken bauen ist mir lieber als Hektik und Streit. Ich will leben nach dem Vorbild des Propheten Mohammed. Möge Allah ihm Segen und Frieden geben. An jeden Feigling, der Hass und Terror toleriert und sich freut, wenn in der Öffentlichkeit eine Bombe explodiert. Jeder, der sowas unterstützt und ausführt, im Namen des Islam den Frieden attackiert. Ihr betreibt Unrecht und folgt dem Scheitan, euren inneren Schwächen, aber nicht dem Islam. Ihr zieht unsere Religion tief in den Dreck. Hast du die Nase voll, dann schreib lieber einen Rap. Der Gesandte Allahs hat uns beigebracht, geduldig zu bleiben, auch wenn man uns fertig macht. Gutes zu tun und gerecht zu handeln und nicht diese Welt in ein Chaos zu verwandeln. Ich bin für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Brücken bauen ist mir lieber als Hektik und Streit. Ich will leben nach dem Vorbild des Propheten Mohammed. Möge Allah ihm Segen und Frieden geben. Bin für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Brücken bauen ist mir lieber als Hektik und Streit. Ich will leben nach dem Vorbild des Propheten Mohammed. Möge Allah ihm Segen und Frieden geben. Assalamu alaikum.